Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ja, Herr Kollege Mustafizadi, also das mit dem keine Ahnung, da müssen wir nochmal gucken. Das heißt vor allen Dingen dann, wenn wir vielleicht uns zusammensetzen und die Besetzung des Schuldenraumschiffs besprechen. Wir wollten ja, das war Ihre Anregung im Haushalt- und Finanzausschuss, die Schulden am besten auf den Mond schießen. Dann kommen wir klar. Was die Gemeindefinanzierung angeht und die Erhöhung des Verbundsatzes, auch das ist natürlich nicht ganz richtig, denn eins müssen wir ganz klar sehen, die 600 Millionen zusätzliche Bundeszuweisung und Erhöhung für Länderfinanzausgleich ist ja eigentlich nichts anderes als ein glückliches Geschenk. Und wenn ich so in die mittelfristige Finanzplanung, wenn ich ein bisschen in die Mittelfrist, ja nur damit war nicht ohne weiteres zu rechnen, das hätten Sie ja in den Haushalt 2012 bereits eingerechnet, das ist ja nicht der Fall. Ja, so, und wenn wir dann mal weiter gucken, die mittelfristige Finanzplanung bis 2015 rechnen Sie ja auch, und zwar nicht ohne weiteres konjunkturbedingt, mit jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von immerhin 2 Milliarden, allein im Steuerbereich. Und was sich dann noch so ausgeht im Bereich der konjunkturellen Entwicklung, müssen wir abwarten. Aber wir haben ja nicht alleine, verehrter Kollege, die Refinanzierung unserer Forderung nach Erhöhung des Verbundsatzes über diesen Länderfinanzausgleich vorgeschlagen. Das ist ja gar nicht der Fall. Wir müssen die ganze Sache einfach mal grundsätzlich angehen. Und da fangen wir doch erstmal damit an, dass wir angetreten sind als eine kleine Oppositionspartei hier mit gar nicht so großen Forderungen, die insgesamt aus dem laufenden Haushalt ohne Berücksichtigung der Sondereffekte, die jetzt nachträglich Ende des Haushaltsjahres 2012 erkennbar werden, schlicht und ergreifend bereits gedeckelt bzw. finanziert sind. Ich komme gleich dazu. Also, wir befinden uns in der Situation eines nicht verfassungsgemäßen Haushaltsberatungsverfahrens. Das wissen wir jetzt, das haben wir auch von Kollegen Dr. Obtendrenk eben eingehend erläutert bekommen. Das wissen alle Beteiligten. Und wir sind möglicherweise auch Profiteure dieser Situation, denn wer weiß, was gewesen wäre, wenn Ende 2011 der Haushalt 2012 bereits beschlossene Sache gewesen wäre oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Fakt ist, wir sind jetzt da und wir werden selbstverständlich in der Zukunft genau aufpassen, wann hier die Haushalte eingereicht werden und wie die Beratungsverfahren laufen. Das sind wir als Piraten, als Bürgerrechtspartei, nämlich den Bürgern des Landes Nordrhein-Westfalen, schlicht und ergreifend schuldig. Wir haben es nun mit einem Haushalt zu tun, der im Frühjahr 2012 scheiterte. Wir haben es mit einem Resthaushalt allein faktisch zu tun von einem Monat, und das alleine ist schon sehr bedauerlich. Das heißt, wir befinden nunmehr über einen Haushalt mit, der eigentlich schon erledigt ist. Das ist nicht so besonders schön, das müssen wir trotzdem tun, das ist formal juristisch korrekt, aber wir nehmen diesen Haushalt auch als Indikator für die Beratungen, die anstehende Beratung für den Haushalt 2013. Und auch da werden selbstverständlich entsprechende Forderungen gestellt. Wir haben im Haushalt- und Finanzausschuss leider erfahren müssen, dass unsere relativ geringfügigen Mehrforderungen, in Anführungsstrichen Mehrforderungen, rundheraus abgelehnt worden sind. Man fragt sich ernsthaft, warum das der Fall ist. Ich komme im Einzelfall auch noch gleich dazu. Wir haben nämlich hier es mit einem Haushalt zu tun, der, geht man mal von den Personalausgaben aus, in Höhe von rund 22 Milliarden und von gestiegenen Zuweisungen und Zuschüssen von, und überhaupt Zuweisungen und Zuschüssen an die Gemeinden von insgesamt 23,6 Milliarden zu tun. Da sind letztendlich diese geringfügigen Forderungen auch unter Berücksichtigung weiterer Aspekte schlicht und ergreifend nicht so hoch. Auch wenn es geheißen hat, der Kollege Börschel hatte es so erwähnt, wenn das die Hand ist, die Sie uns reichen hier im Haushalt- und Finanzausschuss, dann ist das nicht in Ordnung, dann können wir da nicht mitmachen. Ich sage Ihnen aber gleich, wie Sie das gleichwohl doch mitmachen könnten, um nämlich insbesondere die Städte und Gemeinden etwas mehr aus dem Schuldensumpf herausholen, zu helfen. Bereits mehrfach wurde heute ja erwähnt, dass wir hier eine konjunkturbedingte Mehreinnahme von 600 Millionen haben. Der Finanzminister hat ja nun in einer Presseerklärung verlautbaren lassen, dass mit diesen 600 Millionen in erster Linie eine Deckung der Milliarde Mehraufwand im Zusammenhang mit dieser 1 Milliarde Portikon-Rückabwicklung bzw. Restrukturierung WestLB verwandt werden soll. 400 Millionen weitere Euro sollen dann irgendwie aus irgendwelchen Kreditmitteln aufgebracht werden. Fakt ist also, die 600 Millionen kommen rein buchhalterisch dem Landeshaushalt zugute, im Nachhinein, glücklicherweise. Und wir müssen sehen, dass die eine Milliarde, die im Haushalt nun mal verbucht ist, auch unter Umständen die Milliarde ist, die Sie, Herr Finanzminister, im nächsten Jahr vielleicht einsparen wollen. Das ist natürlich eine feine Sache. Wir haben jetzt einen Haushalt mit einer Netto-Neuverschuldung von 4,7 Milliarden, rund 4,7 Milliarden, bitte? 4,6 Milliarden, ganz genau, gut. Und Sie haben angekündigt, die Landesregierung hat angekündigt, sie wolle die Haushaltsverschuldung pro Jahr um 1 Milliarde senken. Im Vergleich von 2012 zu 2013 ist das simpel möglich, weil nämlich die 1 Milliarde Portikon nächstes Jahr nicht mehr anfällt. Das heißt, sie muss gar nicht mehr im Haushalt angesetzt werden. Und schon haben wir 1 Milliarde weniger. Das ist natürlich eine feine Sache, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Mehreinnahme von 600 Millionen in diesem Jahr ohnehin auch schon zur Tilgung dieser 1 Milliarde beziehungsweise zur Deckung dieser 1 Milliarde verwandt wird, anstatt sie für das Land Nordrhein-Westfalen, für die Bürger des Landes einzusetzen, denn wir wissen noch gar nicht, wie die Risiken, die sich aus Portikon und WestLB-Rückabwicklung ergeben, sich letztendlich über die Jahre verteilen. Der Kollege Stein hat es in seiner ersten Rede, glaube ich, gesagt, da müssen wir mal ganz gewaltig aufpassen, ob uns nicht diese ganze Geschichte in den nächsten 3-4 Jahren noch um die Ohren fliegt. So, tja, also wir müssen uns fragen und wir müssen vor allem die Landesregierung fragen, wie sie dann, und davon müssen wir ausgehen, ab 2013 die Netto-Neuverschuldung runterschrauben will und gleichzeitig die Städte und Gemeinden und vor allen Dingen auch alle anderen im Koalitionsvertrag enthaltenen Versprechungen einhalten will. Wir haben natürlich die Sache Bildung, natürlich, wir haben die Sache Inklusion, wir haben eine Forderung, wir Piraten haben eine Forderung gestellt im Haushalt- und Finanzausschuss zur Anhebung der Lehrerstellen um 400. Das ist nun weiß Gott nicht die Welt, wenn man bedenkt, dass diese Landesregierung sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, erstens den Schulfrieden in Praxis umzusetzen und darüber hinaus auch noch die Inklusion durchzuführen. Wenn Sie also im Haushalt- und Finanzausschuss, möglicherweise auch hier im Plenum, diesen Antrag ablehnen, müssen also die vorhandenen Lehrer nicht nur den Schulfrieden schultern, sondern darüber hinaus auch noch die ganze Inklusion. Das können wir selbstverständlich so nicht mitmachen und deswegen werden wir auch weiter fordern, dass entsprechende Anhebungen im Bereich der Bildungsausgaben, gerade in Bezug auf die Lehrerstellen, in der Welt bleiben. Es kann also nicht sein, dass also das Land NRW von irgendwelchen Prestigeobjekten und irgendwelchen Dingen im Koalitionsvertrag lebt, ohne dass also die Städte, Gemeinden, Bildungseinrichtungen und dergleichen gestärkt werden. Herr Körfkes, ja, Sie kommen vielleicht gleich nochmal dran. Ich glaube, Sie haben noch Redezeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe noch 2 Minuten. Die reichen auch. Die reichen vollkommen. Entscheidend ist Folgendes. Die Verbundquote, die Erhöhung der Verbundquote, wie auch alle anderen Forderungen in Höhe von 470 Millionen Euro, die wir gestellt haben, führen nicht zu einer Mehrausgabe durch Erhöhung der Schuldenlast des Landes, sondern sie sind bereits refinanziert. Egal wie Sie es sehen, wir sehen einfach so, die 600 Millionen an Mehreinnahmen, die müssen Sie verwenden als Investition in das Land Nordrhein-Westfalen. Sie haben nun mal in den Haushalt die 1 Milliarde für die Portikon reingeschrieben. Sie wird gedeckt durch Neuverschuldung. Die Neuverschuldung wird gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie bereits im Jahre 2012 die Neuverschuldung genau um diese 600 Millionen, die Sie nämlich im Jahre 2012 an Mehreinnahmen haben, auch gleichzeitig verringern. Denn Sie dürfen eines nicht vergessen, Sie rechnen ja auch in den Folgejahren zum Beispiel die globale Minderausgabe in die Verringerung der Schuldenlast mit ein, nämlich im nächsten Jahr schon mit 550 Millionen. Wir haben dieses Jahr 750 Millionen die globale Minderausgabe, die wird nirgendwo reingerechnet, jedenfalls nicht für uns ersichtlich, sodass also unsere Vorschläge, die abgelehnt worden sind, im Haushalt- und Finanzausschuss auf jeden Fall gedeckt sind. Jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Wir haben auch eine Forderung gestellt auf Reduktion der Kostenansätze für den Rückbau am Üntrop, dieses Hochtemperaturreaktors. Da bin ich also wirklich mal gespannt, warum Sie das abgelehnt haben. Sie haben schließlich im Koalitionsvertrag drinstehen, dass nämlich genau diese Kosten reduziert werden sollen durch Verhandlungen mit den Betreibern, was im Übrigen auch die 24,5 Millionen an Verpflichtungsermächtigungen betrifft. Das heißt also, auch da sind Sie nicht mal auf die Einsparungen eingegangen, zustimmenderweise eingegangen, die Sie im Koalitionsvertrag haben. Ergo, im Endeffekt sieht es ganz einfach so aus, weil Sie im Haushalt- und Finanzausschuss unsere Anträge geringfügigen Forderungen für sinnvolle Finanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen, für Ausgaben, investive Ausgaben in die Kommunen, Städte und Gemeinden abgelehnt haben, fordern wir letztendlich, und dafür gibt es ja auch noch die dritte Lesung, eine Reduktion der Netto-Neuverschuldung von 4,6 auf 4,1, nämlich genau um den Betrag der Mehreinnahmen in diesem Jahr, und werden dies auch nachhaltig tun. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die SPD-Fraktion spricht zu dem zweiten Block zum Thema Haushaltsgesetz der Herr Abgeordnete Zimkalt. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.